Kreisen des Nachts in unbekannten Fällen. Kommen kein Ziel, doch folgen den Stellen. Tausend kleine Lichte werden Himmel übersehen. Sitzen uns im Gelenk und haben es bequem. Go on!